dass er heute 3 Wochen liege. Ich wollte Sie um die Erlaubnis bitten, aufstehen zu dürfen. Was, Kuckuck, sind Sie schon fertig? Lassen Sie mal das Krankenblatt sehen, Krokowski. Wahrhaftig, es stimmt. Gott wird man alt. Geändert hat sich mit Ihnen ja nicht gerade viel unterdessen. Gestern war ich fieberfrei. Was, gestern war es normal? Tatsächlich. Bis auf die 6 Uhr Nachmittagsmessung. Na, Castorp, dann will ich nicht so sein und Sie der menschlichen Sozietät zurückerstatten. Stehen Sie auf und wandeln Sie, Mann. Wir machen nächstens Ihr Innenkonterfei. Vormerken, Krokowski. Hans Castorp verließ die Remise. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen und in Gummischuhen begleitete er seinen Vetter zum ersten Male wieder zur Bank am Wasserlauf und zurück. Schön, dass wir nun wieder zu zweit sind. Ich möchte ja bloß wissen, wie lange mich der Hofrat hätte liegen lassen, wenn ich ihn nicht daran erinnert hätte, dass die Frist abgelaufen ist. Und Joachim, gebrochenen Blickes, den Mund wie zu einem hoffnungslosen Ach geöffnet, machte in die Luft hinein die Gebärde des Unabsehbaren. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 3. Teil. Erzähler Udo Samel. Hans Castorp, Konstantin Graudus. Joachim Ziemsen, Hans-Werner Meyer. Lodovico Settembrini, Felix von Manteuffel. Hofrat Behrens, Friedhelm Tock. Oberin Adriatica von Mühlendonk, Karin Anselm. Frau Stöhr, Christiane Bachschmidt. Fräulein Engelhardt, Angelika Bender und andere. Streichquartett: Willi Lehmann, Emre Tamme, Vincent Royer, Susanne Eichmüller. Drehorgel: Pierre Charial. Ton und Technik: Angelika Haller, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Hans Scheck. Regieassistenz: Christiane Klenz, Anja Scheifinger. Komposition: Michael Riesler. Regie: Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000.